Geil. Jetzt gehe ich richtig nah ans Mikro für die. So richtig geil, wie ich es in meinem Radioseminar hatte. Und dann sage ich so, hey, herzlich willkommen zum Käsefroh-Podcast, zur Pilotfolge mit Simon und mir. Ja, das bin ich. Funktioniert das? Ich habe mir da noch einen Schluck Bier aus meiner Dose gegönnt. Ach so. Heute ohne Thilo. Ist eingepennt. Mal wieder. Aber dazu später mehr. Und ich bin eigentlich... Hey, ich bin eigentlich mega heiser. Und irgendwie hat sich das erst gestern so rauskristallisiert, dass ich so mega heiser werde. Obwohl ich nämlich glaube, dass es am Konzert liegt vom Dienstag. Oh, so ein bisschen nachwehen. Und irgendwie ist das... ja, so nachwehen. So über einen Tag lang irgendwie nicht... Und heute ging es irgendwie voll los, weil ich auf dem Faber-Konzert war und keine Ahnung, ich habe alles mitgesungen und ich habe nämlich die Theorie, dass wenn ich Rassist wäre, hätte ich jetzt noch meine ganze Stimme, weil nämlich These. Nein, weil vor mir nämlich zwei Mädels standen, ja. Ich sag mal richtig cool Mädels. Zwei junge Frauen standen. Die eine sah ein bisschen darum. Okay. Nee. Weißt du? Die YouTuberin. Ach so, doch. Und die andere. Ja. Wer ist die? Nina oder so, ne? Keine Ahnung. Oh, die hat sich umbenannt. Diese, stimmt. Diese Beauty. Ja. Aber die macht ja jetzt Schauspielerei. Ah, krass. Und war mal mit Robert Hofmann zusammen. Ah, okay. Glaube ich, ja. Aber darum ging es nicht. Es ging nämlich um ihre Freundin, die nämlich farbig war. Und, oder der Farber war. Lol. Aber, ja, das auch. Aber ich habe wirklich alles mitgesungen. Und dann kam ein Song, der heißt Es wird ganz groß. Und darin gibt es die Textstelle, weiß ich jetzt nicht, ob ich das nachträglich zensieren muss. Manchmal schicke ich eine Karte, manchmal ficke ich eine schwarze. Und ich hab wirklich alles mitgesungen. Und dann dachte ich so, scheiße, gleich kommt diese Stelle. Und ich stehe direkt hinterm Ohr. So reinflüstern müssen, so. Und ich dachte mir so, scheiße, was mache ich? Höre ich jetzt genau dann auf? Und dann dachte ich so, eigentlich wäre es ja rassistisch, wenn ich genau das nicht mitsingen würde. Weißt du, wenn ich alles mitsingen würde... Nur dann nicht. Also habe ich demonstrativ woanders hingeguckt und ist trotzdem mitgesungen. Mach mal, Alter. Gut. Ich würde sagen, was gut das Richtige, nur das Richtige getan. Gut geklärt, die Situation. Einfach fuck it, ja, ist egal. Ja, fuck it wirklich. Okay. Darf man fuck sagen? Weiß ich nicht. Darf man das auf Soundcloud dann? Doch. Also. Ich weiß nicht. Gibt's da auch so. Vielleicht gibt's da wie bei Facebook Live, gibt's dann da so Filter irgendwie. Ja, vielleicht gibt's so kleine Männchen, die sich alle anhören und dann sagen, wie? Mr. Sandman von den, wie heißen die? Koretz? Irgendwie sowas? Ja, genau. Wer ist Halloween? Von Halloween. Lee, wie hieß er? Also für jeden, der nicht Bescheid weiß, oder der hier eh nicht zuhört und deswegen nicht Bescheid weiß, ich habe einen Facebook-Livestream gemacht und darin Mr. Sandman gesampelt und irgendwie wollte mich Facebook fast verklagen, weil die ja irgendwie haben und mithören, ob man da irgendwie Copyright verletzt. Und die haben mir irgendwie gesagt, ich benutze da Material von Halloween Lee. Und erst, keine Ahnung, ja, ist, glaube ich, so ähnlich bei YouTube. Die haben da irgendeinen Algorithmus, glaube ich, der das dann... Ja, oder falsch erkennt. Erkennt. So. Oder auch nicht erkennt. Ja, so ein privater Investor, der in irgendwelche Hits aus den, keine Ahnung, 70ern, 60ern? Noch früher, oder? 20ern? Nee, 70ern. Keine Ahnung. Ja, es klingt so 30er oder 40er oder... Ja. So alle Jahrzehnte mal aufzählen, so. Das passt schon. Ja. Ich hatte meine erste Musikgeschichtsvorlesung am Montag. Das war das erste, damit ging mein Studium los, offiziell. Ah, wie lang war die? War die schon gleich also doppelt Minuten. Oder war die nur 90 Minuten? Ja, ging, die fängt bei Renaissance, glaube ich, an. Nicht sogar Mittelalter. Also das ist so die Unterzeile. Musikgeschichte von der Renaissance bis zur Wiener Klassik. Richtig spannend. Glaube ich auch. Und dann direkt danach hatte ich mein Seminar für, der sich um Morningshows dreht im Radio. Ja, geil. Deswegen konnte ich hier so richtig geil schon mal ins Mikro reingehen. Was war von deinen Morningshows anders als bei generell Radioshows? Ich glaube, das wird richtig seltsam, glaube ich. Wir analysieren die da. Dann musst du Radios so gucken oder was? Ja, also du kannst zum Beispiel darüber auch nach Hause schreiben. Ja, okay. Und dann machst du die Morningshows von im Vergleich unter besondere Berücksichtigung der Musikauswahl zu jeder vollen Stunde. Keine Ahnung. Krass. Das ist eine richtig krasse Fragestellung. Brauchen wir einen Stuhl, glaube ich. Oh nein. Können wir alles rausschneiden? Also ich glaube, beim Radio morgens wiederholen ja sowieso alles. Oder? Ja, genau, das hatten wir nämlich auch in der Einführungsveranstaltung, dass auch hier diese ganzen Projekte, wo Leute anrufen können, um sich Musik zu wünschen, dass die nie auf die Wünsche eingehen, sondern dass die eh manche Sachen haben, die sie spielen wollen und dann einfach quasi, das Richtige, das passende Sample dazu, also den passenden Zuschauer dazu raus. Also die machen, die suchen nicht die Musik zum Zuhörer, zum Anrufer aus, sondern den Anrufer zum Lied. Ja, das glaube ich auch. Also das ist ganz cool, weil der Dozent irgendwie selbst vom Radio kommt und da, glaube ich, ziemlich viel erzählen kann. Kann da so ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern. Ja, genau. Also ich glaube, es kann ganz spannend werden, aber irgendwie fühlt sich es auch noch so ein bisschen seltsam an, über so solche Sachen dann irgendwie wissenschaftlich zu arbeiten. Weil weißt du, du hast dann diese Radiomoderatoren, die so viel zu nah am Mikro stehen und richtig geile Laune haben und dann die immer gleichen Songs von übermorgen, gestern und den 80ern ansagen. So, keine Ahnung, wie man sich damit wissenschaftlich beschäftigen kann. Aber das folgt dann in den Wochen. Ja, ich denke auch. Das wirst du dann alles herausfinden, was du da über Morningshows so lernen kannst oder über... Also oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Aber das Coole ist, man als Prüfungsleistung kann man quasi selber eine Morningshow produzieren. Oder hat man die ein. Ja, dann, witzig. Die kann auch so verarschen. Und wie lang muss sie dann sein? Also wurde schon gesagt. Also es gibt Studienleistung und Prüfungsleistung. Ja. Und die Studienleistung wäre dann so eine Viertelstunde. Mhm, okay. Meinte er. Reicht ja dann auch. Ja. Aber dann ohne Songs. Also werden die Songs dann nur überspielt, ja, klar, bei klar. Sanft und sorgfältig oder wie? Ja, genau. Sie werden in so eine Playlist gepackt, die sich eh sauer anhört. Ja, und jetzt unterbrecht bitte den Podcast und hört euch dieses Lied aus dieser Playlist an und dann kommt er einfach wieder zurück. Aber stimmt. So, wenn man ein Lesezeichen setzen könnte, das wäre nicht schlecht. Ja, es geht bei Spotify leider nicht. Tja, deswegen laden wir den ganzen Shit auf Soundcloud hoch, da geht das nämlich auch nicht. Ja, sehr gut. Doch, wenn man es auf Soundcloud hochlädt und dann über meine Podcast-App anhört, dann kann man Lesezeichen setzen. Wow, also okay, setzen. Krass. Ob man die wieder aufrufen kann, weiß ich nicht. Doch, ich glaube auch. Ja, sonst sind es keine Lesezeichen, oder nicht? Ja, das stimmt. Ich kann hier sogar Lesezeichen setzen. Während ich aufnehme, kann ich Lesezeichen setzen. Hey, krass. Audiospur. Okay. Aber ich kann hier ganz gut sehen, ob ich zu laut bin oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich sehe die Zeit und also wenn ich normal rede, dann bin ich eigentlich immer am obersten Anschlag. Ja, dafür ist das hier die Pilotfolge, damit wir hier alles mal auschecken können. Vielleicht laden wir das ähnlich hoch. Ja. Vielleicht wird's richtig kacke. Den anderen beiden Freunden, die ich habe. Nein, ich meine den anderen beiden. Den Mitgliedern dieses Podcasts. Wo der eine verhindert ist und der andere behindert. Von dem der andere noch nicht mal Skype hat. Aber eigentlich wollte ich, dass Thilo eigentlich mit dazukommt, eigentlich. Weil ich habe meine erste Woche Studium rum. Genau. Also ich habe morgen ja nichts mehr. Was studierst du überhaupt, Malte? Was ich mache? Ich mache Kulturwissenschaft mit ästhetischer Praxis. Oh, hätte ich das sagen dürfen? Den gibt's nur hier, ach, wo ich bin. Den gibt's nur da? Oh. Ja, okay. Jetzt, oh krass, oh nein. Aber hier gibt's aber, glaube ich, auch noch mehrere Maltes. Ich glaube, wir müssen erst 50 Folgen aufnehmen und dann sind es sowieso 2 Jahre rum. Und dann hast du deinen Bachelor eigentlich schon. Und dann ist auch egal. Wir haben hier schon von schwarzen Ficken und Fuck gesagt. Das wird hier richtig rufschädigend. Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deine. Ja, Thiel hat auch seine erste, hat schon seine 3. Woche jetzt. Thiel hat doch schon 2 Wochen oder 3. Ja, wie viele Wochen sind das? Kann man nachgucken. Und wie viele Stunden sind das vor allem, wenn er jeden Tag, richtiges Arbeitstier. Da könnte ich aber auch. Also hat er am Montag angefangen, 1, 2. Er ist gerade in der 3. Woche schon. Da wäre ich aber auch so müde, dass ich nicht mehr zum Podcast-Termin. Ja. Nee, er meint auch, er hat immer so viel zu tun, er müsste irgendwie von 8 bis 8 Uhr abends wird er in der Uni sitzen. Also ich habe das eigentlich ganz gechillt. Also man kann sich hier voll viele Projekte irgendwie, aber ich glaube, das wird hier viel zu biografisch. Also man kann sich voll viele Projekte so zusammenstellen und am Ende guckt man, also man wählt, was einen interessiert und am Ende packt man die irgendwie in Module und schaut, dass es passt. Und meistens passt das irgendwie. Ich hatte heute zum Beispiel so ein, das ist dann kein Seminar, sondern eine Übung heißt das, wo man, also es heißt Interactive Sound Lab. Und bitte nochmal. Ich glaube, Interactive Sound Lab. Oh, ja. Oh krass, das habe ich jetzt auch schon verraten. Ich wollte eigentlich gar nicht so persönliche Daten rausgeben. Nee, ist ja nicht so persönlich, aber das lässt sich ja jetzt alles voll gut nachverfolgen. Ja. War auch voll gut, man hat doch keine Zuhörer. Wird gleich paranoid. Ja. Was ich immer noch vergessen habe, eigentlich wollte ich mit Thilo darüber reden, wie das so ist, weil ich jetzt wirklich erst eine Woche Studium rum habe und das hier eigentlich auch eine relativ krasse Uni ist, wo ich dachte, dass es sowas weniger gibt, aber ich habe jetzt in einer Woche schon mindestens so diese eine typische, die ganze Zeit mitschreibt und dem Dozenten irgendwie die ganze Zeit zunickt und so dazackt. Und ich find's so unnötig. Ich glaube, das ist einfach das Problem an der Uni, dass da einfach dann die Schnittmenge zusammenkommt. Von den größten Spasten, die da irgendwie... Hallo! Also es sind ja nicht alle Spasten, aber es sind auch die größten irgendwie dabei. Und wenn das, wie viele Leute sind das an einem Studiengang? Keine Ahnung. Viele. Oder nicht so viele? Ich habe keine Ahnung, weil das ja nochmal, es gibt ja Kuvi, und das wird ja nochmal unterteilt in den ganzen Haupt- und Nebenfach Kombinationen und sowas. Ich weiß, dass wir irgendwie um die 20 sind, so 20 bis 30 sind wir, die Musik als Hauptfach haben. Alles klar. Alle mit unterschiedlichen Instrumenten dann irgendwie, ne? Ja. Ja, 20 sind da jetzt auch nicht. Ich meine, es ist halt wirklich auch so, dass die Dozenten, bevor sie wirklich anfangen, ihren Vortrag zu halten, sagen, ihr braucht nicht mitschreiben. Alle Folien aus dieser Präsentation kommen ins LearnWeb, also so eine Uni-Cloud. Du kannst dir die, also wenn du Bock hast, kannst du dir die ganze Präsentation nochmal selbst halten und so. Und dann schreiben immer noch Leute mit. Also das Einzige, also ich habe auch einen Block und einen Stift da, aber ja eher für Fragen, die mir da einfallen oder für Sachen, Anmerkungen, nicht auf der Folie stehen. Aber was auf der Folie steht, brauche ich ja nicht nochmal. Ja, es gibt da so, also ich war jetzt ja auch, also letzte Woche bei der Einführungsveranstaltung. Also es war generell der Professionalisierungsbereich für 2 Fächer Bachelor. Das heißt, da sind ganz unterschiedliche Leute, die einfach alle unterschiedliche Sachen irgendwie gewählt haben, die sich aber irgendwie professionalisieren wollen, weil die das irgendwie fachwissenschaftlich machen oder so. Und dann wurde uns so erklärt, was man damit machen kann. Also wie weit man gehen muss, was man mit dem Bachelor anfangen kann, in welche Richtung man zum Master geht und so weiter. Und da haben Leute mitgeschrieben. Frag ich mich, wieso? Also. Ja, keine Ahnung. Irgendwo ist es ja schon wichtig. Ja, es ist wichtig, aber es ist erstmal wichtig, dass du es weißt und dass du es verstehst und nicht, dass du es dir aufschreibst, damit du es irgendwie immer nochmal nachgucken kannst, weil das ist jetzt auch nicht so super wichtig, das ergibt sich dann schon alles, wenn man dann irgendwie studiert oder zum Punkt kommt, dass man überhaupt entscheiden muss, was man machen will. Also klar sollte man so einen roten Faden irgendwie haben. Ja. Und es schon einmal gehört haben, so, aber es ist ja noch ein bisschen weit weg irgendwie. Und gerade wenn es dann auf einen Bachelor oder Master dann zugeht, dann wirst du ja noch zugeballert mit solchen Infoveranstaltungen, genau, was du dann danach. Du bist ja nicht allein, also du bist ja nicht ganz alleine, du bist ja Student und ja, musst schon dafür sorgen, dass du dann irgendwie studierst und das selber auf die Reihe kriegst, aber du hast ja immer noch die ganzen Leute um dich rum, die dir helfen, die dir sagen können, was du jetzt machen musst oder dir weiterhelfen. Also dafür sind die Leute ja da. Sollte eigentlich so sein. Das sind aber auch alles krass unabhängige Typen, die das alles mitschreiben. Die können das alles schon. Ach so, ja, noch dümmer. Also es schreiben immer die Leute mit, die es am wenigsten machen müssten. Oder die Leute, die sich dann wirklich jedes Buch, was erwähnt wird, während des Vortrags, also notieren, was dann eh am Ende in der Präsentation nochmal unter Literaturverzeichnis ist, damit du in die Uni-Bibliothek gehen kannst, um es dir auszuleihen, wenn du Bock hast, nochmal nachzulesen, sich das Buch notieren und es dann, du kannst dir sicher sein, die gehen nach Hause und das Erste, was sie machen, ist Amazon oder sonst was. Es gibt natürlich auch andere Online-Versandhandel. Das ist keine Schleichwerbung. Und sich das, als wären wir hier von den öffentlichen. Also gesponsert von Audible.com. ja, genau. von Soundcloud. Bitte Soundcloud, gibt uns so ein. Ja, die sitzen auch von Deutschland. Komm, ihr seid auch Deutsche. Echt, ist so. Helft uns. Kommt schon. So. Die sich halt dieses Buch bestellen. Du kannst dir sicher sein, die werden sich das bestellen. Und keine Ahnung. Das ist schon krass. Falls du so krasser Bücherunternehmer bist, kannst du die ganzen Dozenten irgendwie. Ja, du kannst sie so bestechen. Die ganzen Bücher erwähnen. Dann musst du so kurz so ein P einblenden am Anfang. Und laut sagen, diese Vorlesung wird unterstützt von Thalia. Thalia oder Thalia? Oder Thalia. Ich würde Thalia sagen. Wingardium Thalia. Thalia. Aber es gibt so viel anderes Zeug, für das ich irgendwie Geld ausgeben würde. So gerade als. Vor allem, du hast die Möglichkeit, Essen. Du hast die Möglichkeit, in die Uni-Bibliothek zu gehen. Und du musst dir nicht jedes Buch einfach kaufen, das der Professor, der Doktor, der Dozent erwähnt. Ja, ich meine, dazu ist die Bibliothek ja da, dass man sich da reinsetzt. Ein Buch, sich das anguckt, Sachen notiert, kopiert, was auch immer, und dann. Ah, oh, ich hatte mal einen Mitschüler, schöne Grüße. Der hört das ja auch nicht. so wie hunderte andere Personen auch. Der hat sich die Schulbücher ausgeliehen und gekauft. Ah, das hatten wir aber damit auch. Damit er quasi nichts schleppen musste. Weißt du, da hatte er einen Satz Bücher in der Schule. Ja, genau, einen zu Hause. Und in die zu Hause konnte er sogar reinschreiben. Ist schon krass. Also ich hab trotzdem meine Bücher mal reingeschrieben. Wow. Ich hatte nämlich immer, wir waren in diesem Jahrgang, wo man immer die Bücher am Ende behalten muss. Ach so, die alten Bio- und Geschichtsdinger. Also bei den Englisch, genau, Bio, Englisch, Geschichte, Erdkunde, da war man sich immer sicher, dass man das letzte Mal in der Hand hält, dieses Buch. Oder Mathe auch. Ja, Mathe. Das will die Schule wahrscheinlich nicht zurück. Nee, das stimmt nicht. Also, du am Ende bei der Schulbuchausleihe willst dein Buch wieder zurückgeben. Ah nee, komm, behalt die Scheiße. Habe ich schon 20 Stück von Boy, ne? Was ganz geil ist, um Geld zu sparen, ist, ich wohne direkt neben dem Rewe. Ja. Und das klingt erstmal paradox. Ja, das stimmt. Aber das ist, wenn du einkaufen gehst und du überlegst dir so, okay, was brauche ich alles? Was brauche ich die Woche über? Denkst du dir, eigentlich brauche ich nichts. Weißt du, wenn ich jetzt an einem Tag denke, ja, ich will Kartoffelgratin essen, so rüber, das sind nicht mal 2 Minuten, und kauf mir Kartoffeln und Käse. Ja, das stimmt. Also du musst jetzt nicht planen, okay. Und, ich brauche Essen für die Woche oder so. Kommst du quasi nicht in Verrufung, irgendwas zu kaufen, was du in der Woche gar nicht brauchst. Ja. Okay, also du kaufst wirklich nur on demand, so, also. Ja, genau. Gehst dann los, okay, ich hole jetzt eine Kartoffel und dann eine halbe Zwiebel und dann mache ich eine Bratkartoffel oder so. Diese Entscheidung im Supermarkt, wenn du vor einem Produkt stehst und du musst dich quasi entscheiden, nehme ich es mit, lasse ich es hier. Ja. Ist hier halt, wenn du direkt daneben wohnst, ich lasse es hier, wenn ich es brauche, brauche ich nicht mal 4 Minuten investieren, um es mir doch zu holen. Ja, das stimmt, das ist praktisch. Ja, aber, und ich finde, es gibt natürlich noch andere Supermärkte, bis auf Edeka, Rewe. Zum Beispiel Edeka. ich bin heute einkaufen gewesen. Ich habe im Tiefkühlregal, also von mir aus Buttergemüse. Für jede Oma, die in Rewe geht, die kann sich da erstmal eine schöne Box Buttergemüse holen. Buttergemüse. Aber daneben, ja, das sind diese seltsam geschnitzten Möhrenscheiben und Erbsen und noch irgendwas, wo man nie weiß, was es ist. Die sind dann genauso formt wie die Möhren, aber weiß. Blumenkohl? Ich weiß nicht, was das ist. Und dann tauchst du es auf und haust da halt noch so einen Schwall Butter rein. Es kann natürlich auch sein, dass die Butter schon drin ist, wenn es Buttergemüse heißt. Boah, das wäre richtig eklig. Wenn die Butter halt mitgefroren wäre. Jedenfalls von mir aus, ja. Buttergemüse hat meiner Meinung nach seine Daseinsberechtigung, aber was die nicht hat, sind Tiefkühl-Champignons. Champignons? Die gibt's auch nicht frisch, ne? Also die muss man Champignons auch kaufen. Nee, die gibt's, also es gibt ja ich weiß, also Gemüse da, aber warum? Das ist doch sau ekelhaft. Also erstens, wer würde das kaufen? Und zweitens, wie? Genau, W-Fragen hatte ich auch schon im Musikjournalismus-Seminar. Also wer würde die Champignons kaufen, die TK-Champignons? Zweitens, wie würde er sie benutzen? Genau, also was machst du mit Tiefkühl-Champignons? Wofür benutzt du die? Ich meine, wenn du unbedingt kalte Champignons haben willst, dann kannst du Champignons kaufen und die einfrieren. Champignons lutschen. Ja. Machst du überall so ein Spießchen reinstecken und hast du so ein Eis am Stiel. Geil, so ein Pilz. Ja, wie bei hochgekühltes Pilz. So Fruchtzwerge Champignon zum Selbstfrieren. Oh, so eine Kinderwerbung. Geil. Ja, gibst du jedem Champignon so ein Aktionsstäbchen dazu. So, was natürlich machen könntest, ist sowas in so eine Suppe zu hauen oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, Suppeneinlage, weißt du? Aber ich kann mir nicht vorstellen, du machst doch nicht Pilze als Beilage. Die sind doch immer irgendwo drin. Ja, also was ich mir nur vorstellen könnte, ist so, was wir zumindest manchmal machen, so Pilze und dann schmort man die so in der Pfanne an, in Butter und in Zwiebeln und so weiter und dann ist das so. Ja, und dann tust du die aber immer noch aufs Brot. Ja, aufs so. Brot oder in Pfannkuchen rein oder... Ja. Aber ich kann mir sowas nicht vorstellen, dass sich jemand irgendwie so... Ja, was gibt's heute zum Essen? Ja, Kartoffeln und aufgetaute Pilze. Die sind auch mega labbrig da. Keine Ahnung. Also, muss auch mal drüber nachdenken. Vielleicht ist jetzt auch jemand, der das gerade nicht hört und denkt sich und denkt sich nicht, oh krass, was labern die... Tiefkühl-Champignons, die lutsche ich so weg. Ist meine absolute Leibspeise. Oh, geil. Wahrscheinlich hätte ich sie mitnehmen sollen, wenn ich so heiser bin, so als Lutschpastillen. Ja, das stimmt. Also erstmal ein paar geile. Die schleimen dann so ein bisschen schmeißen. Zu und dann. Warum eigentlich Champignons? Also gibt's da nicht irgendwie Pilze, finde ich, ist auch so übelst deutsch. Du hast Steinpilz. Bitte? Und Fliegenpilz und Pfifferling. Ja, was ist denn der deutsche Name für Champignons? Gibt es da nicht auch einen Namen für? Keine Ahnung. Benutzt ja keiner. Das wird mal live gegoogelt jetzt hier. Vielleicht ist das auch sowas wie Refrain oder Mallorca. Ah, doch, Deutsch, Egerlinge. Auch schon mal gehört. Egerlinge oder Angerlinge. Ja, okay, das klingt schon ziemlich eklig. Eine Pilzgattung aus der Familie der Champignon-Verwandten. Ja, Egerlinge sind auch diese Insekten. Das klingt auch so ein bisschen wie so eine Volksmusikgruppe. Oder Beatrice Egerling. Aber ein deutsches Wort für Pfifferling, also Pfifferling, ja, das ist doch deutsch, aber das ist doch deutsch, oder? Eierschwamm. Ach ja, Eierschwamm. Ja. Eierschwamm oder Reling. Oh ja, das kenne ich aber. Das ist ein Boot, oder nicht? Das klingt aber irgendwie wie so, wie halt so eine Natur-Doku von Andreas Kieling. So, Papa Reh und Mama Reh bringen dem kleinen Rehling bei, wie man. In der Schweiz. In der Schweiz heißen die ein Eierschwämmli. Ja, Pilze. Geiles Thema. Darüber wollte ich unbedingt reden. Ja. Über Pilze. Mega geil. Und, Ja, Tiefkühlpilze nicht unbedingt, aber so geschmorte Pilze, so das ist schon. Ja, das ist auch ganz geil, aber die sind ja nicht geil, wenn du die auftaust. So schön in der Mikro. Also ich hab's noch nie gekauft. Ich kann's mir gar nicht vorstellen. Stimmt, es gibt auch so Leute, die also so Tiefkühl essen. Also wir hatten früher mal so dieses Bofrost-Abo, das gibt's vielleicht in anderen Bundesländern jetzt nicht, aber das ist für die Leute, die aus anderen Bundesländern nicht zuhören, genau. Ja. Also es ist so ein Tiefkühl-Lieferdienst, das kennt man vielleicht. Also dass man sich was bestellt. Ihr hattet den. Also da kommt also Tür. Wir hatten den früher in Neunkirchen. Krass. Wow, in Neunkirchlingen, in Altkirchen. 100 Mal in Deutschland, glaube ich. Also öfter auf jeden Fall. Das ist richtig geil. Auf jeden Fall hatten wir den. Und dann kommt da so ein netter Mann zur Tür und dann hat man so einen Katalog, den man vorher sich anguckt. Krass, ich dachte, das hätten Omas. Jedes Gericht. Hat man viel. Nee, das hatten wir auch. Krass. Das hatten auch, wer hat das denn noch? Das haben auch Freunde von uns noch. Also hier, Tilo, die haben das auch. Ganz viele geile Sachen. Die hatten da auch. Also so Sachen, die man im normalen Tiefkühlangebot gar nicht bekommt. Also für normalsterbliches genau. Tiefkühlangebot. Das war richtig krass. Da kam immer der Tiefkühlmann und dann das war so ein bisschen wie, weiß ich nicht, war schon so ein Event. Bisschen wie Weihnachten. Bisschen wie Weihnachten. Ne? Man hat mal so seine Nummer gesagt und dann durfte der kleine Simon auch mal seine Nummer sagen. Man hat dann gesagt, ja, ich hätte bei dir 1468. Für jedes Produkt gab es so eine vierstellige Nummer. Und dann schreibt man die vorher auf. Oder dreistellig, ich weiß nicht mehr genau. Und dann, man muss das Produkt halt nicht mehr sagen. Man sagt nur die Nummer und dann weiß der, okay, zweimal die 1083 und dann hole ich euch das. Also dann hat er so ein Vakuum und dann hat er irgendwie unlimited supplies of Tiefkühlessen. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Die hatten so einen dicken Katalog, aber der Wagen, der war gar nicht so groß. Der war so groß wie so ein kleiner Lieferwagen, aber anscheinend läuft das. Die hatten da alle Produkte drin und dann. Obwohl, zwischendurch war es auch mal so, dass dann irgendwas gefehlt hat oder so. Das war nicht schlimm. Aber es gab so viele geile Sachen. Das war nicht schön. Das war echt eine schöne Zeit. Aber ein bisschen man braucht es auch nicht. So, als wenn man so gut wie, nicht das iPhone zu Weihnachten bekommt. So, wenn der Bofrostmann kommt und hat die Erbsen nicht mit. Oh, kacke. Ich habe nur die Erbsen mit Minzgeschmack. Die sind gar nicht so geil. Wir hatten das nicht, dieses Bofrost-Abo. Ich hatte trotzdem ein sehr einprägsames Erlebnis mit Bofrost. Und zwar, weißt du, so wenn du jung bist und ein bisschen verwegen und abenteuerlustig. Wurdest angefahren dann, von dem oder was? Zeltest du im Garten. Und, hast du im Garten gezeltet? Ja, sicher. Und das war aber schon. Also haben wir auch schon mal gemacht. Deswegen, zu Weihnachten habe ich Walkie-Talkies bekommen. Also damals. Ja. Und eigentlich wollte ich mit meiner Schwester im Garten zelten. Aber ihr war aber das die, so krass. Die hatte, das war zu, also ihr war das zu krass. Ja. Die hat einen Rückzieher gemacht, ist wieder reingegangen. Und dann habe ich glaube, das war bei uns auch mal so, dass dann irgendwie zu kalt war, dann ist er wieder reingegangen. Ja. Aber ich wollte mir die Blöße nicht geben. Also habe ich aber trotzdem zur Sicherheit das Walkie-Talkie mitgenommen. Das andere war drin. Und dann habe ich so ein bisschen mit dieser Frequenz irgendwie rumgespielt. Und keine Ahnung, wie das möglich ist. Das waren solche seltsamen Disney-Walkie-Talkies, wo du irgendwie, keine Ahnung, mit Mickey-Maus-Design und sowas. Und irgendwie habe ich es geschafft, mich da in so ein Telefongespräch einzuhacken. ich keine Ahnung. Und also mit den normalen Walkie-Talkies? Ja, die sind ja irgendeine Frequenz. Also das, ja, da kann man aber auch schon, also das hatten wir im Urlaub auch immer, wir hatten im Urlaub immer mit. Und dann hat man sich mal so auf der Autobahn irgendwo befunden, hat so ein bisschen rumgespielt mit dieser Frequenz und dann hatte man irgendwann mal so einen LKW-Fahrer da dran oder so. Aber es ging eigentlich immer. Weil ich wusste halt gar nicht, dass das möglich war und wollte halt eigentlich mit meinem Vater oder mit meiner Mutter sprechen und auf einmal bin ich da in so einem Gespräch Und ich fand, das war so gruselig. Mhm. Und im Endeffekt war es einfach nur quasi gerade eine Oma, die mit, die ihre Bofrostbestellung durchgegeben hat. Und auf einmal war das so ein Gruppenanruf und ich so, und ich hatte da mega Schiss. Ich glaube, das war von deren Seite aus, muss das viel gruseliger sein. Aber für mich war es schon sehr gruselig. Ja, kannst du dir Nummern sagen müssen. Aber stell dir vor, eine Oma ruft dabei den Bofrostmann an, will einfach nur ihr Buttergemüse und ihre Tiefkühlchampignons bestellen. Und auf einmal kommt und ruft nach seiner Mama. So ein bisschen wie The Ring, nur mit Walkie-Talkies. Ja. Und dann habe ich schnell die Frequenz geändert. Oh je. Die arme Oma. Und dann habe ich das Ganze aber umgewandelt in ein Geschäftsmodell und dann habe ich die Plattform Chatroulette. Hoffentlich hat sie Buttergemüse bekommen. Aufgemacht. Weiß nicht, ob das irgendwem was sagt. Und von diesem Konzept, dass bestimmten Leuten halt zufällig mir sagt das was, andere Gesprächspartner zugeteilt werden. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Ich weiß nicht, ich habe es verkauft, keine Ahnung, verfolgt das lange nicht mehr, wie das so funktioniert, aber ja. Ich kann mir meinen täglichen Rewe-Einkauf leisten. Das ist gut. Leisten. Bofrost. Ja, es ist schon irgendwie. Ich habe mich jetzt wirklich von Käsebrot und Nudeln. Weil irgendwie fände ich es kacke, wenn ich jetzt, weißt du, als ich noch zu Hause gewohnt habe, vor 2 Wochen, dass ich halt irgendwie die ganze Zeit kochen und dann für die ganze Familie und dann haust du halt einen Pfund Nudeln weg. Und wenn ich jetzt hier für mich alleine koche, dann tue ich das nicht. Nee, von Nudeln? Dann breche ich eine Packung Nudeln an und dann steht die offene Packung irgendwie in meinem Schrank, also in meinem Küchenschrank. Und keine Ahnung, irgendwie finde ich es voll seltsam, wenn ich jetzt noch die Packung Reis gleichzeitig öffnen würde. Und ich esse nicht jeden Tag, zwischen dann immer Pause. Aber ich habe dreimal gekocht bisher und dreimal waren es Nudeln. Dreimal waren es Nudeln. Ja. Weil du meinst, ich muss die Packung erst leer machen. Ja, genau. Aus guten Nudeln wären ja nicht schlecht. Also. Ja, aber neulich habe ich Brot gekauft und da dachte ich, das wird nicht schlecht. Ja, Brot wird schnell schlecht. Also, das habe ich nur gemerkt. Ja, aber ich hatte das luftdicht irgendwie verpackt und so. Mhm. Und plötzlich war es trotzdem. Ja, das ist dann so. Das war richtig kacke. Wenn ich vertraue dann nicht mehr. Wenn du so in einer Familie wohnst, dann denkst du ja gar nicht so dran, weil dann ist das ein Brot, das ist ja innerhalb von 3 Tagen weg. Ja, genau, damit muss ich noch aber das ist dann, lernen, umzugehen. Genau, schwierig, wenn du alleine bist. Wie war das bei einem Kumpel, der hatte irgendwie, der war auch in einer WG und dann hat seine Mitbewohnerin, die hat nur so Bio-Brot gekauft für, weiß ich nicht, für 4 Euro oder 5 Euro, so ein das krasseste Brot ever. Und er hat sich dann den billigsten Toast gekauft, den es geht. Und er durfte natürlich nicht das Bio-Brot essen, aber sie wollte auch nicht seinen Toast essen. Und ach deswegen so, ja. Letztendlich auch beide Brote verschimmelt. Ja, deswegen vertraue ich dem Ganzen nicht mehr so und esse jetzt erstmal die Nudeln auf. Du isst jetzt nur noch Nudeln. Nö. Wenn ich jetzt die Nudeln habe, okay, ich glaube, mit dem Reis wird es schwierig, weil das jetzt so eine ganze Packung Reis ist. Wenn ich den erst aufessen will, dann habe ich die nächsten 4 Wochen, glaube ich, Reis. Ja, nee, Reis ist krass. Ja. Also so, was das Volumen angeht, was man da so rausholt. Wie Couscous oder Bulgur. Bulgur. Ja. Und den anderen ganzen Shit, den es da noch gibt. Hirse. Was gab's letztens bei Thilo? Da gab's da war ich zum Mittagessen und da gab es Weizen. What? Weizensaat? Ja, wie ist das? Ich habe das noch nie zum Mittagessen gegessen. Also ich kannte das irgendwoher, aber ich habe das noch nie so zum Mittagessen Weizen. Es gab einfach Weizen. Das war, ja, ist das? Wie heißt das denn nochmal? Keine Ahnung, so Weizenschrot-Zeug. Muss Thilo da mal erklären, wenn er das hört. Also es war halt so also der muss Reis. Auf jeden Fall hören. Okay. Hafer ist Hafer. Ja, so Haferflocken, so ein bisschen so. Also hat mich so ein Porridge erinnert. Aber es war schon, aber es war nicht süß oder auch nicht irgendwie eklig oder so. Es hat schon gepasst zu dem Essen. Also es war irgendwie, Es gab dann noch so Brokkoli und ein Stück Fleisch oder was. Ja, genau, ein Stück. Okay. Das Pute oder Huhn. War auf jeden Fall lecker, war jetzt nicht schlimm. Wie heißt das? Wie heißt der Foodtrend, wo du so steinzeitmäßig irgendwie isst? Paleo? Gibt es da einen Foodtrend? Nee. Doch, Paleo, glaube ich. Wo du so... Paleo, das klingt wie eine Krankheit. Keine Ahnung. Ist aber ein bisschen krank. Da versuchst du quasi so... Keine Ahnung, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, die sind quasi der Überzeugung, dass der menschliche Organismus nicht dafür gemacht ist, quasi verarbeitetes Getreide und sowas zu essen, zu sich zu nehmen. Ah, okay. Deswegen machen die so voll den Schritt. Also. Und ernähren sich quasi nur so, wie es die Steinzeitmenschen quasi auch geschafft hätten. Also die müssen dann erst forschen, was die quasi gemacht hätten. Ja, es ist ja nicht, also machen hätten können. Nicht so schwer, also. Dürfen jetzt erst essen. Ja, das stimmt, so, das ist ja nicht so schwierig. So, das kriegt man schon hin. Geile Avocado kannst du zum Beispiel nicht essen. Oder. Also was bist du für ein Steinzeitmensch? Bist du ein Steinzeitmensch in Deutschland oder bist du ein Steinzeitmensch in Neandertaler oder bist du ein Australopithecus? Avocados gibt. Ja, na okay, aber ich glaube, das Fleisch essen die nicht roh, aber die dürfen quasi kein verarbeitetes Getreide essen oder kein, wie heißt das? Wenn Zucker so verarbeitet ist. Raffinerat, keine Ahnung. Irgendwie sowas. So, solchen Zucker dürfen die nicht benutzen und keine Ahnung. Also eigentlich isst du nur noch Fleisch und... Ich lese den Artikel von krass Wikipedia. Interaktiv am Start. Aber da steht auch nur so, dass die Ernährung vor allem aus Gemüse, Fleisch, vom Wild natürlich, Fisch, Meeresfrüchten, Schalentieren, Eiern, Obst, also was Gezüchtetes darfst du nicht. Vor allem Honig besteht. Also zum Beispiel Paprika. Genau, Gezüchtetes nicht. Darfst du zum Beispiel nicht. Das ist ja irgendwie so, auch irgendwie eine Kreuzung oder sowas, glaube ich. Keine Ahnung. Oder Romanesco. Romanesco. Das ist nicht erlaubt. Romanesco. Das ist so der. Wer hat sich das ausgedacht? Geschminkter Brokkoli. Ja. Aber was steht hier denn genau? Also Gebrauch von Pflanzenölen ist umstritten. Manche vermeiden Öl und Fette. Ja, irgendwas kannst du dir ja auch nicht mehr wegdenken einfach. Weißt du? Das Verhältnis von Fettsäuren lag bei unseren Vorfahren bei 1 zu 3 bis 1 zu 5. Und der moderne Mensch weist ein deutlich höheres Verhältnis von 1 zu 15 oder 1 zu 20 auf. Ah, okay. Keine Ahnung, irgendwie sind wir jetzt voll in so einer Sackgasse. Ja, Steinzeiternährung, das führt einfach zu nichts. Also, weiter zurück kann man nicht gehen und... Nee. Wie es in der Zukunft aussieht, wissen wir jetzt auch. Die Zukunftsernährung, das wäre auch noch so ein Trend. So ein Zukunftsernährungstrend. Ja, so Mikrowellen. Zurück in die Zukunft. Aber ich finde es richtig cool. Oder so ein Star Wars 7, wo die sich ihre Essensration irgendwie so ein Pulver hat in so dieses Wasserpöttchen. Ja. Und dann wird da voll das Brot draus. So ein Steinbrot. Ja, genau. Sieht schon lecker aus. Was ich aber richtig, richtig cool fände, was irgendwie erstmal eklig klingt, so wären so, weißt du, so künstlich gezüchtetes Fleisch. Weißt du, wo dann... Gibt's auch schon, ne? Ja, wird ja so entwickelt, aber das dann quasi Fleisch, aber totes Fleisch. Also Fleisch, das gelebt hat oder Teil von etwas Lebendem war. Weil Fleisch ist ja so eine gewisse Struktur irgendwie enthalten. Also es ist ja so, wenn man das im Mund kaut, dass das sich verschieden anfühlt einfach. Wenn man so ein einheitliches Stück Fleisch, was so quadratisch ist, so stelle ich mir zumindest vor, gezüchtet hat, dann hat es auch immer die gleiche Textur. Also das fühlt sich immer gleich an. Ach so. Also das ist ja ganz komisch. Das ist ja nicht so wie beim Schweinesteak, wo dann wirklich so im Nackensteak so ein Stück hast, was irgendwie ein bisschen härter ist, was ein bisschen fester ist, je nachdem. Ja, aber das kannst du ja auch faken. Weil das ist ja krass, wenn du sowas faken kannst. Das ist ja heftig. Ja, das ist ja Zukunft. Aber ich fände es auf jeden Fall irgendwie cool. Also man ist es dann nicht einfacher, als einfach ein Schwein zu klonen, das zu schlachten? Ja, aber es geht ja darum, dass du quasi nichts mehr töten musst und trotzdem Fleisch essen kannst. Okay. Also man, für alle, die jetzt nicht zuhören, ich esse keinen Fisch. Aber halt nicht aus. Ich schon. Nicht aus so, ach, das kleine niedliche Ferkel und dann, also irgendwo ist es ja schon Nutztier, finde ich. Irgendwo ist es ja schon niedlich. Aber ich finde nur, man sollte sich irgendwie bewusst sein und wissen, dass man jetzt nicht im Lidl oder Aldi. Ja. Also das, finde ich, sollte einem das niedliche Ferkel schon wert sein, dass man mehr als 1,49 fürs bezahlt. Ja, das stimmt. Also das ist mir natürlich auch bewusst, aber ich hatte das Glück, dass ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo eigentlich immer Fleisch vom Metzger gekauft wurde. Ja. Also von einem. Ja, klar. Von einer Qualitätsfleischerei. Also das finde ich also ganz cool. Ich fände es aber noch cooler, wenn es halt irgendwie, viele Haushalte machen das ja auch schon, wo dann irgendwie einmal in der Woche Fleisch gegessen wird. Oder höchstens zweimal. Aber so diese Haushalte, diese typischen, wo der Vater irgendwie schlechte Laune bekommt, wenn es irgendwie zum Abendbrot kein Schinken aufs Brot kein gibt. Fleisch gibt. So, darauf kann man doch voll verzichten. Ja, ist bei uns tatsächlich auch nicht so, weil meine Schwester ist auch Vegetarierin. Dadurch hat sich unser aller Essensstil ein bisschen angepasst. Also, dass wir auch nur noch einmal oder zweimal die Woche Fleisch essen, wirklich. Also ich verstehe auch diesen Kult ums Fleisch irgendwie nicht. So dieses, ich bin Team Fleisch und... Das ist bei allen Sachen so eigentlich. Also nicht bei allen Sachen, aber das kann man jetzt auf alle anderen Sachen auch anwenden, wo sich die Menschen streiten wollen. Also ja, aber ich finde es irgendwie bescheuert. So, ich bin ja auch nicht Team Fleisch. So, ich lasse es einfach weg. Ja, genau. Ich lasse es einfach weg, weil ich darauf verzichten kann. Und wenn ich das kann, dann ist es für alle Parteien irgendwie besser. Ja. Und für die Tiere, für die Umwelt, für mich vielleicht auch. Und keine Ahnung. Ja. Auch dieses Argument so, ja, Menschen sind ja Raubtiere und keine Ahnung, wenn die sich freiwillig irgendwie wieder zurück zur Steinzeit entwickeln wollen, dann von mir aus. Aber so, eigentlich haben wir doch gerade den Fortschritt, dass du es nicht mehr unbedingt essen musst. Also ich kann es verstehen, wenn es einem schmeckt, aber man muss es nicht mehr essen. Man hat ja nicht mehr diesen Trieb vom Steinzeitmenschen, mit dem man das versucht zu rechtfertigen. Ja. Das finde ich einfach irgendwie... Ja, wow, krass. Und da verstehe ich diese Steinzeiternährung als auch nicht so richtig, also dieses Paleo-Ding. Nee, das ist ja auch nicht so ein... Ja, nicht so, das hat auch nicht den Anspruch, aber trotzdem finde ich das komisch. Also wenn das dann so ein Trend ist, dass sie unbedingt machen wollen, dass sie sowieso Neandertaler sich ernähren wollen, das ist ja irgendwie witzig, aber... Ja, also ich finde es irgendwie... Was ist denn das Ziel von denen? Es geht ja dann mehr um Stoffwechsel und körperlich und sowas. Okay. Aber kriegt man sich mit modernen Mitteln besser hin als mit so alten... Aber ich finde es irgendwie voll seltsam. Du willst quasi so in der Zeit zurückgehen vom Ernährungsverhalten, aber im Endeffekt kaufst du ja doch dein Fleisch schon fertig verpackt ein und brätst es dann. So, keine Ahnung. Dann ist es mit Gabel und Messer. Ja, also warum solche Rückschritte machen oder halt stimmt. Unbedingt auf sein Fleisch bestehen, auch wenn man es heutzutage halt gar nicht mehr müsste. Das sollen sie mal machen, Leute. Ja. Gegen, vielleicht fange ich auch irgendwann wieder an, Fleisch zu essen. Im Moment kann ich es mir nicht leisten, habe aber auch nichts dagegen, dass ich es mir nicht leisten kann. Ja. Und es gibt so viel cooles anderes Zeug, was man essen kann. Und dann gibt es immer die Team Fleisch-Leute, die dann sagen, ja, ich mag kein Tofu und so. Haltet die Schnauze. Ja, aber das ist dann wahrscheinlich so, weil diejenigen das Tofu so gegessen haben, dass es eigentlich zubereitet werden soll. Also in roh oder in... Selbst wenn sie geil mariniertes Tofu nicht mögen würden, gäbe es noch ganz viele andere Sachen. Und damit meine ich jetzt die ganzen Rügenwalderische Salami und sowas. Und die gute. Was halt irgendwie auch. Ja, die mit dem. Vegetarische. Die geil macht. Ja, genau. Die Erotikwurst. Aber irgendwo finde ich das ja auch paradox, weil wenn du jetzt sowas kaufst, dann haben die meisten halt irgendwie voll das gute Gewissen und so. Die Sache ist ja aber, dass das ja nur das zweite Standbein ist von solchen Firmen. Es gibt natürlich noch andere. Aber im Endeffekt, wenn du denen das Geld da lässt für die vegetarische Salami, dann finanzierst du damit ja auch deren anderes Standbein und damit die richtige Fleischwurst. Also ja, genau. Es ist quasi keine Art von Protest. Oder du machst es damit nicht besser. Na, vielleicht wollen die es auch gar nicht. Also, keine. Ist ja bei jedem unterschiedlich. Bei meiner Schwester ist es so, dass die das irgendwann mal angefangen hat und da hat sie gemerkt, ja, dass genau, bei mir war es nämlich auch so. Ich kann drauf verzichten, genau. Und wenn ich es kann, dann ist es gerade irgendwie besser. Aber in so manchen Sachen sagt sie, dass sie das wirklich vermisst, dass sie das nicht mehr essen kann. Also sowas wie Lasagne oder so. Aber das sind dann einfach so Sachen, mit denen man das. Also es gibt natürlich auch geile Gemüse-Lasagne oder irgendwie hat sie das, glaube ich, so verbunden mit dem, was wir in der Kindheit immer so gegessen haben. So Lasagne gab es da schon mal ein bisschen öfter. Und ich glaube, dass, ja, wenn man sich daran so zurückerinnert und das dann irgendwie mit so emotional verbindet, dann ist das schon was anderes. Ja, ich finde es halt, das habe ich mir auch in den ersten Wochen oder Monaten überlegt, wo ich das halt durchgezogen habe. Oder wo es halt wirklich noch die Gefahr vom Rückfall gibt. Und ich sag jetzt Gefahr, also ich habe auch quasi nichts dagegen, wenn ich jetzt aus Versehen was Falsches bestelle und dann habe ich jetzt halt den Mund voller Hackfleisch. Aber leider geil. Aber so, dann würde ich es auch nicht ausspucken. Aber ich finde es halt. Ja, ist auch wieder affig. Genau. Aber dass man denkt, man würde es vermissen. Cabanossi und Salami und diese französischen Sachen so essen. Aber die Sache ist halt, dass das, was einem daran so gut schmeckt, ist nicht unbedingt das Fleisch, sondern da ja viel eher so die Gewürze. Also es muss nicht überall sein, aber gerade bei den Sachen, die ich so im Ansatz vermisst habe, war es halt der Geschmack, der aber nicht am Fleisch lag, sondern an der Gewürzmischung. Ja, also bei so Sachen wie, wir hatten früher mal von Bofrost jetzt nochmal. Hey, diese Folge wird nicht Tiefkühl-Maultaschen. Jo. Und so Maultaschen sind ja eigentlich sowas für die südlichen Gefilde von Deutschland. Die gibt's ja im Norden gar nicht so viel. Also schon wieder gesagt, dass wir jetzt gerade im Norden befinden. Auf jeden Fall gab es die nur von Bofrost und die gab es nicht irgendwie im Edeka oder so. Da gab es die nicht. Und deswegen hatten wir immer die von Bofrost und die waren auch richtig lecker und so weiter. Aber da ist auch eben Fleisch drin. Und meine Schwester hat es dann nicht mehr essen können und so weiter und vermisst es dann auch richtig. Aber jetzt habe ich letztens gesehen, als ich bei Tilo war, es gibt sogar vegetarische Maultaschen. Also falls die dann irgendwann mal bei uns gibt, dann die kaufen. Die hatte ich auch schon öfter. Die machen auch sausatt. Und das Krasse ist ja, jetzt kommt hier krasses Wissen macht A-Wissen, dass doch Maultaschen sogar extra erfunden wurden, quasi, damit man sich Fleisch geben kann. In der Fastenzeit, oder? So, mega dumm. Irgendwie, dass sich Mönche in der Fastenzeit dass sie trotzdem Fleisch essen wollten. Und da, bei der Folge wissen und dass sie das Fleisch dann quasi in eine Lasagne, also in der Nudel versteckt haben. Mega dumm. Bei der Folge habe ich gedacht, okay, Leute, was soll das eigentlich? Was ist das für ein Humbug hier? Die ganze Religion hier. Und dann, ja, wir fasten jetzt und wir verzichten auf Fleisch und auf Alkohol, aber wir machen einfach die Tür zu und dann backen wir eine Nudel und dann packen wir das ganze Fleisch da rein. Musst du mal, wenn das nächste Mal irgendwie Zeugen Jehovas klingeln und sie fragen, wollen sie mit uns über Gott sprechen, dann musst du sagen, ja. Und zwar hätte ich eine Frage, das heißt ja, Gott wäre allwissend, allmächtig und würde alles sehen. Wie kann es sein, dass er nicht durch Nudelteig gucken kann? So, liegt das an der chemischen Zusammensetzung? Wie ist da der Göttlichkeit und Nudelteig? Wer kann überhaupt durch Nudelteig gucken? Also, ich kann es nicht. Ja, das wäre voll. Ich auch nicht. Aber wäre voll so ein Tarnumhang. So, Martin Luther hätte sich den ganzen Shit sparen können. Der Nudelmann. Der hätte einfach hinter den Ständen, wo die Leute Ablassbriefe, nee, davor, der hätte sich einfach vor den Ablassbriefständen irgendwie hinstellen müssen und hätte einfach so Mäntel, Tarnumhänge aus Nudelteig verkaufen können. So, Leute, an alle Sünder, ihr braucht keine teuren Ablassbriefe. Kauft meinen Nudelteigumhang, dann sieht Gott eure Sünden auch nicht. Nudelteigumhang. Heiligtümer des Todes. Das ist der Nudelteigumhang. Oh krass, es ist noch was passiert, worüber ich lange geschwiegen habe. Und ich kann einfach nicht mehr. Ich muss sprechen, ich muss es rauslassen. Lass es raus. Lass es raus, Malte. Und zwar, ich habe sehr viele soziale Netzwerke. Von mir aus, holt euch Twitter, holt euch Facebook, holt euch Skype, Instagram, Snapchat, um mir dann nicht zu folgen. Das kann ich sehr gut verstehen, wenn man mir nicht folgt. Bis auf Spotify. Weil ich bin der Meinung, ich habe einen sehr guten Musikgeschmack. Und das ist nicht nur meine eigene subjektive Meinung, das sagen mir auch andere, bis auf Thilo. Das wäre mal ein anderes Thema. Aber die Sache ist, also blocken und entfollowen ist eh noch das Thema. Aber wer entfolgt denn auf Spotify? Was habe ich getan, dass mir Leute auf Spotify entfolgen? Was ist denn da passiert, Malte? Keine Ahnung. Es scheint einen schwerwiegenden ich hab ja auch Eindruck bei dir zu haben. Ja, verständlicherweise. So, ich hatte 17 Follower also auf Spotify. Das ist eine stolze Anzahl, die ich mir also in Lebenslauf geschrieben habe. Ich habe mich hier für Musik als Hauptfach beworben. habe aufgeschrieben, dass ich 3 verschiedene Instrumente spiele und dass ich 17 Follower auf Spotify habe. So, weißt du, damit die mich so ein bisschen einsortieren können, ob ich hier richtig aufgehoben bin. Ja. Ob der Junge sich denn auch mit Musik auskennt. Und ich wurde genommen. das soll ja was heißen. Ja. Und dann checke ich das neulich irgendwie nochmal wieder. Weißt du, will so ein bisschen mein Ego pushen. Gucken wir nochmal meine 17 Follower durch und dann merke ich, es sind keine 17 mehr, es sind 16. Also jetzt weiß ich nicht, ob das daran liegt. Also ich würde persönlich nie auf Spotify gehen und dann ja, das war ich, die Mühe was machen, muss ich Sachen tun, zu entfolgen. Dass mir Leute, das also, ist ja ein extra Klick, es ist ja voll der Umweg. Ich muss auf das Profil von demjenigen gehen und dann entfolgen drücken. Also sind nicht so viele Klicks, aber es ist ja, eigentlich ist es ja nur eine Plattform, um Musik zu hören. Ich weiß nicht, ob ich generell schon mal jemanden entfolgt habe. Also doch, vielleicht, weiß ich nicht, auf Facebook? Nee, gab nicht. Also auf Facebook also, schon. So, wenn mir Leute zu viel Scheiße geliked ja, haben, stimmt. Dann habe ich den aber auch, also, dann kannst du die ja deabonnieren. Dann bist du trotzdem noch mit denen befreundet. So eine nette Methode. Aber musst dir halt das halt nicht anschauen. Ja. Aber die Frage ist ja, was habe ich verbrochen, dass sich Leute auf Spotify denken, nee, das ist mir jetzt zu blöd. Das, was der sich reinzieht, das möchte ich nicht rechts am Rand angezeigt bekommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es so ist, wenn ein Profil gelöscht wird auf Spotify, dass dann auch die Follower verschwinden. Nee, es ist tatsächlich, ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, beziehungsweise doch. Schäm dich, falls du das hier nicht hörst. Ich kenne die Person und sie hat mir gefolgt und sie hat mir nicht mehr gefolgt. Ich kann das auf Spotify, auf Soundcloud oder Instagram und so gibt's ja diese ganzen Fanpages und Fake-Profile, deren Taktik es halt ist, dass sie ganz vielen Leuten folgen und dann ganz viel Follow-mäßig dann halt abgreifen. Und damit deren Statistik halt an Abonnements und Abonnenten nicht zu scheiße aussieht, entfolgen die dann den Leuten nach einem Monat wieder. Ja. Weißt du, dass die Elias Mbarik Fanpage folgt dir, dann denkst du dir, boah, geil, noch mehr Content von Elias Mbarik, den darf ich auf keinen Fall verpassen, dann likest, dann, da war ich eine ganz genau, dann folgst du zurück und nach einem Monat entfolgte die Fanpage, hat dich immer noch als Follower. Krasses Business. Und du merkst es gar nicht, weil es halt erst nach einem Monat passiert oder so. Mhm. Aber das kann ich ja noch verstehen. Aber was ist denn, wenn jetzt halt Leute, die ich im wahren Leben kenne, was muss man tun? Was muss man hören? Ich habe ja auch, also wenn ich pur höre, dann auf Private Session. Das, oh Scheiße, jetzt habe ich es verraten. Mir ist es immer zu umständlich, Sachen auf Private Session zu stellen. Und dann hatten wir letztens hier eine Party und dann hatte ich natürlich mein Laptop oder mein Handy da angeschlossen. Ja, das Handy war ich habe mein Handy. Ich habe erst mal mein Handy. Und dann hat da irgendwer Preußens Gloria angemacht. Wer hätte das? Ist ja erstmal nicht schlimm, aber hätte das denn? Das war das letzte Lied. Wer sollte denn so? Also, weiß ich nicht. War ich auf der Party? Dann stand das bis früh morgens. Hast du das? Oder war was? Ich hab irgendwie Benny im Verdacht. Ja und nein. Ach so, okay. Naja, auf jeden Fall stand das dann bis nachmittags irgendwie dann ja. Am nächsten, also des nächsten Tages nachmittags auf meiner Spotify-Page, dass ich da vor 15 ja, Stunden... Ja, aber selbst... Also, okay, wenn man so sieht, ich checken, dass ich sowas halt ironisch höre, dann brauche ich die auch nicht unbedingt als ja. Follower. Aber das hat mich schon irgendwie ein bisschen getroffen. Also, keine Ahnung, aber es ist halt so, das ist halt so voll die Mühe. Das heißt, du musst halt wirklich, jemand muss dein Musikgeschmack so hundertprozentig ablehnen, damit es ihm das wert ist, dich zu entfolgen. Ja, wie kommt man auf den Gedanken auch? Also sieht man dann da oben in rechts in der Ecke, ja. Okay, ohne Scheiße, der hat schon wieder Wiggle von Jason Derulo oder so. Swalla. Dem erfolge ich jetzt mal. Swalla. Swalla, la, la. Oh nee. Richtig geil. Alles Jason Derulo, bester Mann. Wir hatten mal, wir mussten mal in der Schule noch Referate über Popstars machen. Und die Musiklehrer, also eine okay. Gruppe hat über Jason Derulo gemacht. Und die Musiklehrer kannte halt, Musiklehrerin kannte den überhaupt nicht. Und hat halt die ganze Zeit so, hä, wer? Mhm. Jason Derulo? Und dann so, Jason Derulo. Und dann das nächste Mal wieder. Ja, hier das Referat über Jason Derulo. Jason Derulo! Das hat irgendwie immer noch nicht reingekriegt. Ja. Das hatten wir auch mal Musik. Da hat dann irgendwer, ja. Da sollte ja, jeder genau. So einen Song vorstellen. Und dann haben zwei Jungs sich einfach den längsten Song rausgesucht, den es irgendwie, also oh, den gerade eingefallen ist. Und dann war das das Leben und Sterben des K1, oder wie das heißt. Dieser Diss-Track von Bushido vor drei Jahren. Ich dachte jetzt. Und das war so witzig, weil unsere Lehrerin wusste da nicht genau, wie sie das unterbinden will, hat dann gesagt, ja, okay, ihr spielt vielleicht eine Minute von oder so. Aber es fängt ja schon richtig scheiße an. Und die beiden Jungs standen da so, ja, ist richtig lustig und so weiter. Und dann haben sie auch das so interpretiert, so scheinheilig, also, als wäre das dann so ja. Künstlerisch wäre. Und dann würde es ja sich irgendwie um Liebe drehen. Das war irgendwie auch das Thema, dass wir einen Song aussuchen mussten, der irgendwie um Liebe, von Liebe handelt. Und dann, das war ganz witzig eigentlich. Oh, krass. So wie ein Bekannter von mir, ach nee, das lasse ich. Es gibt Leute, die finden Seed oder Peter Fox im Besonderen sexistisch, hören aber cool Savage. Keine Ahnung, Doppelmoral, sagen halt, ja, cool, Hip-Hop-Gott ja. Und Rap-Gott aus Deutschland und er meint alles ironisch, was er sagt. Cool, der MC, nee, cool, irgendwas mit füttert MCs mit Fäkalien, Bitch, meine Beats bumsten von hier bis nach Australien. So. Ja, es ist ironisch gemeint, checkst du das nicht? Und dann kommt irgendwie Zucker von Peter Fox oder schüttelt deinen Speck und dann, Alter, das ist ja schon ein bisschen sexist. Also wer das auf meiner Party spielt, der fliegt direkt raus. Nicht. Das meint auf jeden Fall aus. Da sehe ich gar nichts. Sexistisches Kackverhalten. Das dulden wir alle nicht. Tja, nee. Deswegen hören wir sowas auch nicht, Malte. Nee. Peter Fox ist für mich entartete Kunst. Das geht dann auch zu weit. Diese Kunstfreiheit, das ist ja schön und gut. Für mich. Aber so künstlerische Freiheit muss man auch mal irgendwann begrenzen. Paul Klee, Peter Fox, mehr kenne ich auch nicht. Ich auch nicht. Ist ja auch gut. Wir haben auch schon eine Stunde voll. Ist auch schon gut. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich habe, nächstes Mal bist du mit Anekdoten aus deinem krassen Leben dran. Ja, ich muss mal ein bisschen was vorbereiten dann. Ja, der Redeanteil, also ich hatte jetzt halt gerade bei dir, das ist schon, ist auch okay. Ja. Du hattest auch, hast auch mehr erlebt jetzt in der letzten Woche. Ich habe jetzt noch nicht so viel erlebt. Ich chill zu Hause hier rum. Das mit dem Spotify ist schon ein bisschen her. Und ich wollte das auf diesem öffentlichen Wege einer breiten Zuhörermasse präsentieren, loswerden. Das hat wahrscheinlich auch nicht funktioniert, aber es fühlt, nee, es fühlt sich gut an. Es ist raus. Ich muss es nicht mehr mit mir rumtragen. Das finden wir alle super, Malte. Danke, dass du uns deine Geschichten dass du mit deinen Geschichten zu dieser netten Runde beigetragen hast. Also Aufgabe für dich ist, du musst diese Woche sehr viel erleben. Okay, ich versuch's. Aber diese Woche. Aber wann machen wir mit 18? Ja, krass. Und wollen wir das beenden mit so einer Musikempfehlung? Jeder haut so einen Song raus. Oh, da muss ich gerade noch dann mache ich gerade mal Spotify auf und guck mal, was ich noch so schönes. Okay, dann mache ich zwei Empfehlungen, eine ernsthafte, eine ironische. Und zwar ironisch. Wünsche ich mir von Ingo, bekannt aus Schwiegertochter gesucht, möchte Song Ich bin endlich frei, oder wie der heißt? Der rappt, der hat so einen eigenen Song bekommen. Also das ist dieser Dicke, wo die Oma diese ich bin krass. Miss Butterfly oder so. Ich bin Magi Fahn, der berühmte Zauberer Magi. Ewig her. Und der hat jetzt einen eigenen Song, weil der jetzt zu Hause ausgezogen ist. Und der Refrain ist irgendwie so, ich bin endlich frei, hab meine Bude geil, ab jetzt geht es steil und ihr seid live dabei. Aber der Beat ist ziemlich geil. Ich glaube, der ist irgendwie co-produced von Rolf Zukowski oder sowas. Okay. Jetzt du. Muss ich mal suchen. Wenn du nur was Ernstes hast, dann reicht das ja auch. Also was nicht so ernst ist, was mir gerade ins Auge gesprungen ist, ist Hula Paloo von Andreas Gabalier. Das ist ja schon ein sehr, sehr schöner Song. Also der geht auch richtig tief ins Herz, wenn man den singt und ist auch richtig ist, singt. Also ich finde es ist verkannt. Ich finde es das ist Dadaismus. Ja. Dadaismus ist für mich eine ernstzunehmende Kunstform. Da braucht man Andreas Gabalier auch in keinster Weise angreifen. Finde ich. ist ein guter Mann. Okay, dann hau ich jetzt meinen Ernsten raus. Und zwar, ich weiß immer noch nicht, wie die Band heißt, die wir auf dem Meld, also wie man sie ausspricht. Und zwar ist das, die Buchstaben sind alle groß. Ach so. Und wenn man Deutscher ist, dann sagt man Honne. Die Franzosen, On? Ach, ich glaube Hon einfach nur. Also das ohne das E. Hon. Hon. Ich glaube Hon. Die sind Amerikaner, England, Australien. Ich glaube Amerikaner. Ich glaube, wir sind Amerikaner. It Ain't Wrong Loving You von Hon aus dem Album Warm on a Cold Night. Ist auch ein schönes Album. Also. Sehr guter Song. Kann ich nur empfehlen. Läuft bei mir rauf und runter. Fantastischer Song. Ja, mein Song ist auch vom Meld. Also falls ihr es nicht kennt, das Meld Festival ist ein Festival in der Nähe von Berlin. Gräfenhainichen. Also eher in der Nähe zwischen Wittenberg und Leipzig, glaube ich. Mein Song ist von, oder mein Track ist von Bonobo Cirrus. Oder Cirrus. What? Okay. Habe ich mir rausgesucht. Das ist wirklich sehr schön, kann man so zwischendurch hören. Generell Bonobo. Ich weiß nicht, ob man sich das einfach mal so anhören würde, aber ich glaube, das ist einfach sowas, wenn man keine Ahnung hat. Ich find's ganz geil. Ist so ein bisschen Depri. Ist auf jeden Fall Depri. Okay. Ja. Das war's. Eine Käse for Life Produktion, würde ich mal sagen. Die erste Folge. Erste Pilot. Mal schauen, in welchem Abstand wir das machen. Ja, hoffentlich wöchentlich. Das wäre also schon ganz cool. Hätte es irgendwie Stil. Ja. Und wenn nicht, dann... Kriegt man bestimmt auch hin. Nicht. Ist auch nur eine Stunde. Wir haben Finn noch am Start, wir haben Thilo noch am Start. Wenn irgendwer nicht kann, dann können immer irgendwelche anderen. Ich glaube, ich sehe es kommen, dass wir das nie zu viert machen werden. aber ich glaube, wir sind uns schon irgendwie krass ins Wort gefallen. Da muss ich schon im Schnitt ein bisschen was machen. Man muss es so ein bisschen lernen, dass man der anderen ausreden lässt. Ist aber auch Skype geschuldet. Ja, das auch. Vielleicht machen wir es auch irgendwann mal über Teamspeak. Ah ja, gibt's das überhaupt noch? Ist das nicht pleite gegangen, Teamspeak? Teamspeak, echt? Nee, ich glaube, das ist ein Gerücht, was ich irgendwo mal gehört habe. Aber bei ICQ müssten die Server ja eigentlich entlastet sein. Okay, sagen wir bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Mach's gut, sammel fleißig Anekdoten und bis dann. Ja, du auch. Ja. Wir sehen uns. Tschüss.